E, A, E. Essen. Essen, aß, gegessen. Vergessen. Vergessen, vergaß, vergessen. Lesen. Lesen, las, gelesen. Geben. Geben, gab, gegeben. Sehen. Sehen, sah, gesehen. Geschehen. Geschehen, geschah, geschehen. Treten. Treten, trat, getreten.